haben wir ein bisschen die Zeit überzogen. Ich kann heute nicht sagen, pünktlich 22 Uhr. Ich habe mit Absicht dieses schöne, ruhige Stück, das werden wir dann in der zweiten Stunde fortsetzen, habe ich ja noch auslaufen lassen, weil es einfach so schön ist. Man soll doch in Musik nicht drin rumhacken oder quatschen. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid den Umständen entsprechend gesund, ja, und munter in dieser verrückten, immer noch anhaltenden Situation. Hoffen wir mal, dass sich das alles noch zum Guten wendet und wir nicht so mit großen Fragezeichen auf der Stirn draußen rumrasen müssen. Nu, und deswegen habt ihr euch heute wieder für Blaues Radio entschieden und ich mache das heute wieder aus der Stube. Ich habe heute gehört, ab nächste Woche ist wohl die blaue große Halle wieder offen für uns alle zugänglich. Großartig. Ich bin gespannt. Wir werden deswegen trotzdem ordentlich mit der Situation umgehen, aber es ist schon eine schöne Sache. Obwohl ich mich jetzt ja langsam daran gewöhnt habe, von zu Hause aus zu machen, das ist nämlich auch großartig. Es ist gar nicht so ein großer Aufwand. Man muss halt bloß ein kleines Stübchen haben mit ein paar Plattenkisten, die dann so verwirrend hinter einem stehen und locken. Ich werde euch heute wieder eine Menge davon vorspielen. Das ist versprochen und ich habe auch wieder, naja, es ist natürlich viel elektronisch. Ja. Aber ich habe heute auch was und da kann ich anknüpfen. Du lieber CVD im Radio, der du jetzt der Verbindungsmann sozusagen für alle da draußen bist. Danke von ganzem Herzen, das funktioniert im blauen Radio immer wieder wunderbar. Auch der Hilmar, der hat mir wieder die Technik gebracht, den Satelliten sozusagen ins Zimmer gestellt, damit ich hier hörbar bin. Ihr Lieben, jetzt habe ich mir wieder die Küche fusselig gequatscht. Ich grüße euch, wie gesagt, ganz lieb. Bleibt schön hocken. Wir haben heute 2 Stunden Zeit und können uns in 2 Stunden eine Menge Platten anhören. Schön quer durch den Gemüsegarten. Und ihr könnt die erste Stunde über UKW noch das Radio anlassen. Und dann müsst ihr, und ich hoffe, ihr habt Internet, www.radioblau.de. Da gibt es den Livestream und da können wir dann noch ein schönes Stündchen gemütlich machen. Wie gesagt, jetzt geht's los. Ich drücke hier die Starttaste. Ihr Lieben, herrlich, dass wir wieder so schön blau beieinander hocken. Ding, dong. alles. Ich muss es noch mal kurz. Danke. Und ich habe hier eine Schaluppe. Da habe ich heute am Tag schon beim Raussuchen an dich gedacht. Das ist zwar ein bisschen ausdrucksstark, ja, aber eine kleine Schmakaze 1995. Und du erkennst das. Ich weiß, du bist ein Fachmann. Und hör dir diese herrliche Schallplatte mal an. Wenn die ein bisschen knistert, es sei ihr verziehen. Wie gesagt, die hat schon ein kleines Bärtchen. Ne? We'll be right back. don't know what to think. Yeah, passing by so far but near, I don't know what to think. Show them what it's all about. Keep them guessing, baby. But never show a thing. Don't show a thing. Show them what it could be like. Keep you cool. Guessing, baby. But never show a thing. Best be mysterious. Show them what it could be like. Yeah. But never let them in. 'Cause paradise can wait. Das ist das große Geheimnis. Geht mir persönlich auch so. Bleibt schön hocken. Ihr habt alle Zeit der Welt heute, um zu entspannen. We'll be right back. Und ab Montag geht auch die Schule wieder los. Die Kinder dürfen wieder in die Schule gehen. Das wird für uns Eltern oder für viele eine kleine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die sind jetzt momentan gerade herrlich im Fluss. Ja? Also das heißt spät ins Bett. Ja? Früh schön ausschnurzeln. Ja? Ist großartig. Ich gönne das den Kindern. Ich finde das gut, dass die momentan die Zeit so haben, mal ein bisschen auch für sich zu dümpeln und auch mal ihren Eltern zu anderen Tageszeiten mit auf den Teller zu gucken. Großartig, großartig. Und es ist auch, ich kann nur hoffen, dass es für die Schulen und dass es in der Wahrnehmung der Eltern jetzt auch mal einen kleinen Ruckwitter gibt, dass wir da ein bisschen was verändern könnten. Ich bin jetzt nicht der große Pädagoge und bestimmt nicht auch der Schlaufuchs, aber eins steht mal fest, wir müssen da definitiv was ändern in vielen Vorgehensweisen. Und die armen Lehrer, die könnten ruhig noch ein paar Kollegen gebrauchen. Das wäre großartig, damit das mit dem Schlüssel am Ende aufgeht und man nicht immer für so einen Riesenhaufen Kinder da sein muss, weil das ist ein riesengroßer Batzen Verantwortung und auch fett fürs Nervenkostüm, weil ich mir das gut vorstellen kann. Ich habe mit Kindern zum Glück noch schöne Sachen gemacht. Ich musste denen nichts in dem Sinne lernen und den Durchschnitt halten, aber ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Vielleicht ändert sich da ja was. Manchmal sagt man ja, dass solche extremen Situationen auch neue Dinge gebären, wo man sagt, ja, das ist schön, das hat was gebracht auch. Ja, da passieren auch gute Dinge. Gucken wir mal, wo das hingeht. Ich drücke allen Kindern am Montag auf jeden Fall die Daumen, ja, weil ich ja weiß, wie das ist, wenn man mal so einen herrlichen Tag und vielleicht auch mal eine Woche schön dümpeln kann und einfach mal für sich sein kann und seine Dinge umsetzen kann. Ne? Ansonsten ist ja immer Druck. Es geht früh los, wir müssen aufstehen, wir müssen in die Schule und naja, und auch der Schule ist ja dann auch nicht mehr so viel Zeit. Ja? Großartig. Jetzt habe ich wieder ganz schön geschnattert. Hier machen wir noch ein bisschen was Ausdrucksstarkes und da pustet es das wieder aus den Lautsprechern. Bleibt schön hocken, herrlich gemütlich. Ihr hört selbstbestimmt Blaues Radio und ich habe hier eine Menge Spaß, auch wenn ich hier alleine bin. Ding Dong. 22 Uhr und 49 Minuten. Wie gesagt, wir haben noch reichlich über eine Stunde Zeit. Wir können es narrisch krachen lassen. Ich habe ja noch ein paar schöne Sachen gefunden. Und wie gesagt, wir werden dann die letzte Stunde wieder ein bisschen die ruhigen Sachen hören. Ja, was soll ich sagen? Ihr müsst auch dran denken, die ihr jetzt über UKW hört. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen die Sentimentalität UKW-Radio kurz beiseite lassen und mal ins Internet gehen. www.radioblau.de. Dort könnt ihr übrigens alles über euer blaues Radio erfahren. Ihr dürft uns dort sozusagen unter den Rock gucken. Und ihr könnt dort Livestream hören, wenn ihr auf dieser wunderbaren Welt irgendwo hockt und unterwegs seid. Müsst ihr nicht ohne blaues Radio auskommen. Herrlich. Und jetzt wird es schon wieder stiepisch. Wie gesagt, wir haben noch eine ganze Stunde und wir sagen auf jeden Fall noch Tschüssi. Aber erstmal hören wir uns noch hier dieses herrlich alte Stück an. immer ein bisschen schrullig, die schönen alten Geschichten. Naja, klar, das ist nun mal das, wenn man so ein Stück Wegstrecke zurückgelegt hat, was sich dann so im Regal anlagert. Aber ich bin immer wieder heilfroh und ich sehe schon auf den vielen Platten kleben bei mir immer so Buttons oder Vermerke. Für die Stummfilme habe ich oft Platten benutzt und da habe ich mir dann Stellen markiert oder habe mir eine kleine Notiz gemacht. Und jetzt gibt es auch schon viele Platten, eine ganze Menge, wo Radio draufsteht und dann immer die Rille, welche ich gerne spielen möchte und die Umdrehungszahl, weil wenn es im Radio dann immer mal schnell gehen muss, dass man da nicht mich so gehört. Hier zu Hause habe ich den Vorteil, hier kann ich reinhören über Kopfhörer und habe jetzt schon den nächsten Plattenspieler und kann da schon was vorbereiten. Das ist ganz schnucklig. Ja. Hier, kommt gut ins Bett, wenn ihr denn müsst. Ja, schlaft schön aus. Denkt an unsere herrlichen Kinder. Ja, macht es denen nicht so schwer. Und morgen einen herrlichen neuen Tag. Und alle anderen geht ins andere Zimmer, wo das Internet ist. Ja. Und da können wir jetzt noch eine Stunde rumblödeln ein bisschen. Wir machen ein paar schöne, ruhige Geschichten. Ich habe da hier schon so einen Stapel im Auge. Durch den fräsen wir uns mal durch. Da haben wir, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Zeit, um die Beine harte werden zu lassen. Super. Erdanziehung übers Ohr. Da geht was. Gute Nacht, ihr Lieben. Tschüssen. Und für die anderen geht's jetzt weiter. Und da habe ich auch eine schöne Sache. Ja, da ist so diese ganze Beschriftung des Plattencovers. Ich mag den Typen übrigens sehr. Und das, der Thomas Fehlmann. Ja, ich habe es jetzt mal verpetzt. Ja, und das ist diese Honiggeschichte. Und die ist großartig. Und da spiele ich euch jetzt mal ein Stück davon vor. So habe ich es noch nie angesagt, hä? Komisch. Na, wir sind in der eigenen Bude, spinnt mal ein bisschen. Bleibt schön hocken, es ist alles gemütlich. Ich mache das Mikrofon aus und ihr genießt die schöne Musik. Thank you. Thank you. We'll be right back. solo tuvo segundos para defender el barco, dijo hoy en Bahrein el capitán del Stark, comandante Glenn Brendel. Dijo, fue alcanzado no por... Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Thank you. get ready. Down the East Coast, all the On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Hoppla, die Zeit war jetzt aber schnell rum. So hört sich also eine Stunde blaues Internetradio an. Großartig. Wenn das die Zeit erlaubt, machen wir das jetzt immer mal 2 Stunden, also sprich bis 24 Uhr. Das wird sich entwickeln. Habt vielen Dank, kommt gut ins Bett, habt klare Gedanken und einen herrlichen morgigen Tag. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, es war großartig. Tschüssen und ich schicke euch hier noch mit einem frischen Brett ins Bett. Tschüssi. All vibrating systems have their own natural frequencies. And different free oscillating systems have different natural frequencies. Thank you. Waves. Kuchen.